Kundgabe 5441. Empfangen durch Bertha Dudde am 18.07.1952. Schilderungen vom Jenseits, nur bildhaft und vergleichsweise. Alles, was über euer Erdenleben hinausgeht, wird euch ein Mysterium bleiben, selbst wenn es euch durch die Liebe und Güte des himmlischen Vaters erklärt wird. Denn es kann euch nur immer in einer für euch fasslichen Weise erläutert werden, solange ihr auf Erden weilt. Ihr könnet euch nur so weit eine Vorstellung machen, trotz Erklärungen, wie es eurem Fassungsvermögen und euren Erkenntnissen entspricht. Und diese Kenntnisse suchet ihr auch auf jene Welt zu übertragen, die euch noch verschlossen ist. Doch ihr bedenket nicht, wie unsagbar begrenzt euer Wissen ist und wie unsagbar klein und dürftig auch diese Erde ist, die ihr belebet, gemessen an den Herrlichkeiten vieler anderer Schöpfungen im Reiche Gottes. Ihr bedenket nicht, dass alle Vergleichsmöglichkeiten fehlen, um euch Menschen ein volles Verständnis für jene überirdische Welt geben zu können. Darum ist es auch unmöglich, euch Aufklärung zu geben, die gänzlich der Wahrheit entspricht. Ihr könnet nur vergleichsweise Beschreibungen erhalten, aus denen ihr ersehen könnet, dass genau wie auf Erden Gesetze befolgt werden müssen, dass die göttliche Ordnung im geistigen Reich unbedingt eingehalten werden muss, wenn auch die Aufwärtsentwicklung im Jenseits ihren Fortgang nehmen soll. Es ist ferner unmöglich, geistige Eindrücke den Menschen auf der Erde zu vermitteln oder sie ihnen annähernd zu erklären. Für das, was die Wesen im jenseitigen Reich empfinden, gibt es keine Worte, die euch Menschen ihren Zustand beschreiben könnten. Es sind unter diesen Empfindungen zu verstehen die Wirkung dessen, was sie erleben, was sie schauen und was sie fühlen angesichts der unbeschreiblichen Schöpfungen, ganz gleich, ob seliger oder unseliger Art. Solches euch Menschen wiedergeben zu wollen, ist nur auf dem Wege von Entsprechungen möglich. Dass euch also irdische Begriffe nahegebracht werden, die euch wohl Sinn und Zweck erkennen lassen, aber niemals Wirklichkeit sind. Ein Ende durch den Leibestod gibt es nicht. Die Seele lebt weiter in Sphären, die sie sich selbst durch das Erdenleben geschaffen hat. Selig oder unselig kann ihr Los sein, wie es aber auch sei. Es kann euch Menschen nur bildhaft vor Augen geführt werden. Und jede Aufklärung darüber, jede Schilderung ist immer nur ein schwacher Versuch, ein Problem mit euch bekannten Begriffen zu lösen, um in euch das Verantwortungsgefühl zu bestärken der Seele gegenüber, der ihr Menschen selbst auf Erden das Los im Jenseits gestaltet. Der Menschheit ist das Wissen um jenseitige Dinge vorenthalten, und sie wird auch niemals eindringen können in ein Gebiet, das erst dann zu betreten ist, wenn die geistige Entwicklung eines Menschen den Grad erreicht hat, dass er geistig zu schauen vermag. Doch dann wird es immer noch nicht möglich sein, seine Eindrücke und Empfindungen den Mitmenschen verständlich wiederzugeben, weil das irdische Reich und das geistige Reich zwei ganz getrennte Gebiete sind, wo eines für das andere nicht mehr zuständig ist. Also die Gesetze, die in dem einen gelten, völlig aufgehoben sind in der anderen Welt. Und dennoch ist das geistige Reich Wirklichkeit. Und ein jeder wird sich selbst davon überzeugen können, so er seine körperliche Hülle ablegt und eingeht in jenes Reich. Und dann wird er es verstehen, dass die Menschen auf dieser Erde keinen Aufschluss erhalten konnten, der völlig der Wahrheit entspricht. Amen.